nicht für euer sein. Die Bibel und das Kruzifix, die soll der Geier holen. Wir wollen eure Waffen nicht und euren Schweinepart aus Polen. Allvater Wotan soll unser Erlös sein. Allvater Wotan wird Germanien befreien. Einst gab es die Inquisition, doch allen wohl bekannt. Deutsche Frauen als Hexen zu Tausenden verbrannt. Doch heute macht ihr uns menschlich und wollt den Frieden schaffen. Es muss an jede Kirchentür Frieden schaffen ohne Pfaffe.